Schritt A, Übung 6. A. Ich muss unbedingt noch Blumen kaufen. Warum? Weil meine Mutter Geburtstag hat. B. Franziska kommt heute nicht zum Unterricht. Warum denn nicht? Weil ihre Tochter krank ist. C. Gehen wir morgen wirklich joggen? Warum nicht? Naja. Weil doch dein Bein weh tut. D. Ich gehe nicht mit ins Kino. Weil dir der Film nicht gefällt? Oder warum nicht? Ganz einfach. Weil ich kein Geld mehr habe.